Die Navajo-Art ist der Pfad der Mitte, der alle Extreme, auch die der Freude, vermeidet. Der Regenschauer um Mitternacht, der Duft der Erde und die Schönheit des frühen Morgens sind genug. Der Ritus des Fallen Zaubers hat seinen Ursprung in dem Kampf zwischen den Diné und den Ute und wurde nur angewendet, wenn Angehörige des Volkes nach längerer Abwesenheit in die Reservation heimkehrten. Wenn sie also als Soldaten etwa fremden Einflüssen ausgesetzt wurden und mit weißen Pueblo-Indianern oder Mexikanern in Berührung gekommen waren. Man macht das so, dass man den Wolf fängt und fesselt. Man gibt ihm weder zu essen noch zu trinken und lässt ihn auch nicht die Hose herunterziehen, bis er gesteht, dass er derjenige ist, der den Zauber gemacht hat. Und wenn er das gestanden hat, ist alles gut. Dann kehrt sich der Zauber um. Der Mann, gegen den er sich gerichtet hat, wird wieder gesund. Und statt seiner wird der Anti selber krank, bis er stirbt. Sie kennen doch unseren Urmythos, in dem erste Frau den Falken in die vierte Welt zurückschickt, um ihr das Zauberbündel zu holen. Bei der ganzen Hexerei handelt es sich nur um das eine, um die Kunst, Geld zu machen. Wolf ohne Fährte. Nach dem Roman The Blessing Way von Tony Hillerman. Aus dem Amerikanischen von Gisela Stege. Hörspielbearbeitung Sebastian Goy, Ulrich Lampen, Peter Liermann. Musik Gerd Bessler, Regie Ulrich Lampen. Gut, dass Sie kommen, Dr. McKee. Ich habe einen Brief für Sie. Was Wichtiges? Von einem Joe Liebhorn. Von Joe, ja. Geben Sie schon her. Letzte Woche hatte ich ihm geschrieben, ich hätte vor, in die Reservation zu kommen, um meine Forschungen über den Navajo-Hexenglauben weiterzuführen. Ich bin auf Anti spezialisiert. Eine Mischung aus Medizinmann, Zauberer und Hexenwesen. In der Vorstellung der Navajos können sie sich in mancherlei Getier verwandeln und sogar Schafe und Menschen reißen. Hat Dr. Kenfield Sie erreicht? Nein, Mrs. Kreuzer. Ich habe Jeremy seit 3 Tagen nicht mehr gesehen. Dr. Kenfield sagte mir, dass Sie ihn in diesem Sommer in die Reservation begleiten. Das finde ich ausgezeichnet. Nein, das steht noch gar nicht fest. Vielleicht muss ich einen Sommerkurs von George Everett übernehmen. Sollen Ihre Kollegen Ihre Angelegenheiten doch selbst regeln? Sie werden immer nur ausgenutzt, Dr. McKee. So sehe ich das nicht, Mrs. Carter. Natürlich sah ich es wie Sie. Und mein Groll auf Everett wuchs. Er hatte mich in der festen Überzeugung gebeten, der gute alte Bergen werde ihm diesen Gefallen schon nicht abschlagen. Aber ich hatte auch keinen Spaß daran, das ständige Objekt von Mrs. Kreuzers Mitleid zu sein. Lieber Berg, auf deine Frage nach Antifällen habe ich ein wenig herumgehorcht. Aber es sieht nicht sehr vielversprechend aus. Es gibt zwar ein paar Gerüchte und das eine oder andere Vorkommnis, aber nichts davon erscheint mir ungewöhnlich. Irgendwo im Canyon des Westabhangs, der Lukachokai, soll es eine Navajo-Wolfhöhle geben. Dieses Gerücht könnte mit einem Mann zu tun haben, den wir dort suchen. Es sei denn, es handelt sich um einen echten Anti, der sich tatsächlich in einen Werwolf verwandelt. Würdet ihr gelehrten Typen da nicht mal so richtig aus den Pantinen kippen? Joe Liebhorn hinderte mich daran, allzu rasch nach realistischen Erklärungen zu suchen. Und bestand immer wieder darauf, es müsse ein Kern von Wahrheit im Urmythos der Navajos stecken. Schließlich gäbe es Menschen, die den goldenen Weg der Natur verließen, das Unnatürliche und damit, nach dem Glauben der Navajos, das Böse wählten. McKee. Wo könnte man einen Elektroingenieur suchen, der irgendwelche Apparaturen in der Reservation testet? Ich wollte Sie nicht erschrecken, Bergen, aber ich suche einen Typen, der mit einem großen Kastenwagen durch die Pampa gurkt. Ein Anhaltspunkt ist, dass er seine Tests weit ab von Stromleitungen und Telegrafenmasten durchführen muss. Das sind schon 67.000 Quadratkilometer. Nein, Pappenstiel. Diese verdammten Städter glauben, die Reservation sei nicht größer als das Central Park. Wenn es nicht die Tochter eines meiner Freunde wäre. Sie heißt Ellen Leon und hat es sich in den Kopf gesetzt, diesen Vogel da draußen aufzutreiben. Weswegen sucht sie ihn denn? So etwas fragt man eine Frau nicht, Berg. Nehmen wir einfach an, es geht um Liebe. Nehmen wir an, sie hat ihm einen Korb gegeben, er ist enttäuscht, auf und davon, um sein gebrochenes Herz zu kurieren. Und jetzt hat sie es sich doch noch überlegt. Oder nehmen wir an, sie ist genauso dumm wie ich. Nehmen wir an, er hat sie verlassen und sie ist zu jung, um zu wissen, dass alles hoffnungslos ist. Eines Tages, als ich nach Hause kam, waren Sarahs Schränke leer. Ein Abschiedsbrief. 17 Wörter. Mit blauer Tinte auf blauem Papier. Im Jahr der Begeisterung. Im Jahr des Pläne-Schmiedens. In dem ich wie wild daran arbeitete, den Navajo-Aberglauben für immer zu einem sauberen und ordentlichen führen zu können. Warum lachen Sie, Bergen? Ich lache seit Jahren nicht mehr, Jeremy. Es klang irgendwie wie Lachen. Vielleicht war es das Echo aus einer Zeit, in der ich noch Grund zum Lachen hatte. Sind die beiden verheiratet? Meines Wissens trägt sie noch keinen Ehering. Ich habe ihr versprochen, dass wir nach diesem Kerl Ausschau halten und ihr Bescheid geben, wo wir unser Lager aufschlagen. Am Westerbank der Lukatschukai. Da gibt's so viele Ruinen und Grabstätten der Anasazi, dass ich alle Hände voll zu tun haben werde. Ich freue mich, Bergen, dass Sie sich entschlossen haben, mitzufahren. Meiner Meinung nach brauchen Sie dringend Abstand. Wie meinen Sie das, Jeremy? Na, ich meine nur so. Seit Sarah mich verlassen hat, glauben alle, mich mit Samthandschuhen anfassen zu müssen. Ich freue mich auf unser Projekt. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass mich Ihre Werwölfe holen. Gegen Werwölfe habe ich was für Sie. Einen Türkis in Froschform. Wird er mich beschützen? Das will ich hoffen. Ein Red Clan Totem von den Heiligen Völkern. Schützt vor Leichenpulver. Kein Navajo mit auch nur einem Fünkchen Ehrgefühl wird Sie belästigen. Das garantiere ich Ihnen. Am Westabhang der Lukatschukai versteckt sich vermutlich der Junge, nach dem wir fahnden. Er hat in Gallup einen Mexikaner mit dem Messer schwer verletzt. Und woher weißt du, dass er in den Lukatschukai ist? Er glaubt, er habe den Mexikaner getötet. Vermutlich hat er Angst. Er weiß, dass die Verwandten seiner Frau ihn nie mochten. Darum ist er in das Gebiet geflohen, in dem der Clan seiner Mutter lebt, wo er sich unbesorgt verstecken kann. Und was willst du jetzt unternehmen? Wenn er erfährt, dass sein Opfer nicht mehr in Lebensgefahr schwebt, stellt er sich vielleicht. Ich werde im Handelsposten von Schumacher allen, die dorthin kommen, die Sachlage erläutern. Einer von ihnen wird die Nachricht an ihn weiterleiten. Er ist jung, ungefähr 22, trägt sein Haar nach altem Brauch. Er heißt Louis Horseman. Warum erzählst du mir das? Ich kenne ihn nicht. Der Navajo war sehr groß und musterte Joe misstrauisch. Er probierte gerade einen schwarzen Filzhut aus. Sein Haar trug er zu Zöpfen geflochten, aber es waren sehr kurze Zöpfe. Irgendein Strolch hat mir meinen Hut gestohlen. Er ließ sich Zeit, bis er endlich den passenden gefunden hatte. Er holte ein Band mit Silberkonchos heraus und schob es über den Hutkopf. Joe hatte ihm schweigend zugesehen. Erst jetzt hielt er die Zeit für gekommen, einen neuen Anlauf zu nehmen. Dieser Horseman hat einen Mexikaner, einen Nakai, mit dem Messer niedergestochen. Er hat es überlebt. Es geht ihm besser. Nun brauchen wir diesen Horseman, weil er uns in Window Rock ein paar Fragen beantworten soll. Ich weiß nichts von ihm. Er ist Annie Horsemans Sohn. Hat am Westhang der Lukatschukai gewohnt. Am Westhang der Lukatschukai? Weiß Law and Order genau, wo er ist? Nein. Es wäre besser, er käme freiwillig, sonst müssen wir ihn holen und das macht die Sache für alle unangenehm. Wie sagten Sie, schaut der Junge aus? Schlank, trägt Blue Jeans und ein rotes Hemd, hält sein Haar mit einem roten Band aus der Stirn. Wäre wohl gut, wenn er herauskäme. Und es wäre es. Dieser Herr da ist College-Professor. Er sucht nach Informationen über Antis. Ja, es heißt auch, dass sich in den Lukatschukai ein Wolf herumtreibt. Das Geschwätz alter Weiber. Ein Wolf. Vielleicht ist es ja der Junge, den der Polizist sucht. Ein Mann da draußen hat von der Gaumenzahnfrau geträumt und von einem dreibeinigen Hund, der in seinen Hogan kam. Den der Anti holen wird, wenn er nicht freiwillig kommt. Ich denke, dass er von selbst kommen wird. Wäre wohl besser, wenn er es täte. Ach übrigens, der Hut steht Ihnen gut. Du glaubst also, dass Horseman da draußen steckt, obwohl ihn niemand gesehen hat? Dieser Riese, der sich einen Hut gekauft hat, wusste etwas über ihn. Er hat es aber abgestritten. Er hat auch behauptet, sein Hut sei ihm gestohlen worden. Wer soll ihm glauben, dass sie einen wertlosen Hut mitnehmen und gleichzeitig sein Band mit Silberkonschuss zurücklassen? Man hat Horsemans Leiche gefunden. Was? Wo hat man ihn gefunden? Bei Ganado. Ganado? Wie ist er denn umgekommen? Selbstmord? Allem Anschein nach ist er eines natürlichen Todes gestorben. Zu viel Schnaps. Ganado. Ganado ist völlig unlogisch. Das schaue ich mir besser mal an. Ich hätte auf die Lukatschukai gewettet. Vielleicht hast du dich einfach nur getäuscht, Joe. Soll vorkommen. Darf nicht vorkommen. Irgendetwas ist da faul. Man macht das so, dass man den Wolf fängt und fesselt. Man gibt ihm weder zu essen noch zu trinken und lässt ihn auch nicht die Hose runterziehen. Alte Frau Grauer Fels, die mir bei Schumakers Handelsposten als jemand genannt wurde, die über Anti sehr viel wisse, zog genüsslich an einer Zigarette, die ich ihr angesteckt hatte. Bis er gesteht, dass er derjenige ist, der den Zauber gemacht hat. Und wenn er das gestanden hat, ist alles gut. Dann kehrt sich der Zauber um. Der Mann, gegen den er sich gerichtet hat, wird wieder gesund und statt seiner wird der Anti selber krank. Bis er stirbt. Ich glaube aber nicht, dass sie diesen je fangen werden. Warum glaubst du das nicht? Der Anti ist ein Fremder. Ein starker Mann. Ein Mann mit einem Kastenwagen hat den Mann meiner Schwester angehalten und hat sich nach dem Weg zum Many Ruins Canyon erkundigt. Mein Enkel hat den Wagen 3 Wochen später im Hand Golds Canyon wiedererkannt. Wobei es sich um Dr. Halls Wagen handeln könnte. Haben Sie irgendwas Wichtiges entdeckt? Nur diese Flasche. Alles andere hat der Regen verwischt. Dann hat die Leiche schon vor dem Regen hier gelegen? Eindeutig. Sieht aus, als hätte er einen Krampf gehabt. Er ist voll von Alkohol. Die Flasche enthält einen Rest Whisky. Ja, wahrscheinlich ist er hingefallen, als er sich übergeben musste. Ist ohnmächtig geworden und erstickt. Auffällig ist nur, wie seine Beine ausgestreckt sind. Ja. Meinen Sie, dass er schon tot war, als er hierher gebracht worden ist? Sieht so aus. Warum wurde er nicht weiter unten im Bachbett verscharrt? Dann wäre er unter Umständen nie gefunden worden. Vielleicht sollte er ja gefunden werden. Was ergäbe das für einen Sinn? Das muss ich herausfinden. Es betrübt mich, dass der Vetter meines Neffen auf einen Nakai eingestochen hat. Sie meinen Louis Horseman? Erzählt man schon von ihm? Er ist ständig betrunken. Streitet sich mit den Leuten rum. Hat sich versteckt. Einer der Jungen aus der Nes-Familie ist zu ihm gegangen und hat ihm gesagt, dass der Nakai nicht tot ist. Allem Anschein nach hatte Joe doch recht gehabt, als er vermutete, dass sich Louis Horseman in der Nähe seiner mütterlichen Verwandtschaft versteckt hielt. Wer behauptet eigentlich, dass der Navajo-Wolf ein Fremder ist? Man hat meinem Mann erzählt, dass einer der Zosi-Jungen, die Zosi sind Verwandte der Nes-Familie, den Platz gefunden hat, wo der Wolf sein Lager aufgeschlagen hatte. Das Lager war trocken. Dabei gibt es eine Meile weiter den Arroyo hinauf eine Quelle. Wenn er aus dieser Gegend stammte, hätte er gewusst, wo das Wasser ist. Woran konnte man erkennen, dass es das Lager des Wolfes war? Die Stiefelabdrücke waren die gleichen wie diejenigen, die Zosi Bigay bei seiner Schafherde gefunden hat, nachdem der Wolf da gewesen war. Kennst du noch andere Schafherden, die er heimgesucht hat? Die von Angst vor seinem Pferd. Anti kommen meist heraus, wenn der Mond scheint. Angst vor seinem Pferd ist aufgewacht und ging hinaus, um nach seinen Schafen zu sehen. und da sah er den Anti im Mondlicht stehen. Er trug ein Wolfsfell über seinen Schultern und stach die Tiere mit einem Messer ab. Liebhorn war mir bei meinen Forschungen eine große Hilfe gewesen. Er hatte mir die Archive der Law and Order Division zugänglich gemacht und mir geholfen, die Leute zu finden, die ich brauchte. Von der Zivilisation unverdorbene Indianer, die sich mit bösem Zauber auskannten. Und ich hatte stets bedauert, dass er meine These nicht recht akzeptieren wollte. Die These, der Werwolf-Aberglaube sei nichts weiter als das Bedürfnis primitiver Völker nach einem Sündenbock, dem sie in Zeiten der Not und Verzweiflung die Schuld an ihren Leiden aufbürden konnten. Wenn das kein idealer Lagerplatz ist? Bauen wir das Zelt auf, ehe es ganz dunkel wird. Jeremy Canfield war inzwischen auch in der Reservation eingetroffen. Er brachte einen Brief von Alan Leon mit, in dem sie mitteilte, dass sie noch einige Tage die Handelsposten im Nordwesten der Reservation abklappern wolle. Ich habe Ellen bei Schumacher eine gezeichnete Landkarte und einen Brief hinterlassen, wo drin steht, wo wir kampieren. Eine segenscharfe Eule. Jetzt haben Sie die Wahl. Ein Kojote, ein verirrter Schäferhund oder einer meiner Antis, der sich gerade in einen Wolf verwandelt hat. Ich tippe auf Anti, denn mein Totem ist hier der beste Schutz dagegen. Eigentlich war der Türkis gar kein Navajo-Talisman, sondern ein viel älteres Fruchtbarkeitstotem der Anasazi, das überhaupt nichts mit bösem Zauber zu tun hatte. Aber das spielte im Grunde natürlich keine Rolle. Ich treffe mich morgen sehr früh mit Joe Liebhorn. Ich gehe schlafen, Jeremy. Und ich schaue mich morgen mal ein bisschen nach dem Kastenwagen um. Billy Ness ist Louis Horsbins jüngerer Bruder. Weshalb trägt er dann einen anderen Namen? Billy lebt bei seinem Onkel. Deswegen nennt er sich Ness statt Horsbin. Der einzige Name, der wirklich zählt im Diné, ist der Kriegername, den man in der Jugend verliehen bekommt. Aber der bleibt ein Familiengeheimnis. Er wird nur beim Heilzauber benutzt oder wenn man sich einen Sänger holt, der einen gesund singen soll. Hoffentlich ist der Junge nicht auf die Idee gekommen, sich ein paar Vettern und Onkel zusammen zu trommeln und sich auf eigene Faust auf die Suche nach dem Wolf zu machen. Wir fanden nur seinen Onkel, der sehr böse auf ihn war, weil er sich einfach ein Pferd genommen hatte und auf und davon geritten war. Immerhin konnten wir ihm entlocken, dass Billy Ness gewusst hatte, wo Horseman sich versteckt hielt. Er kam aber nicht mehr dazu, ihm zu sagen, dass der Mexikaner noch lebte. Weißt du, was mich verrückt macht, Berg? Dass Horseman in der Nacht des Tages, an dem wir bei Shoemakers Handelsposten waren, und ich allen erzählt habe, dass ich ihn holen werde, wenn er nicht freiwillig kommt, getötet wurde. Ich habe bei Shoemaker praktisch ein Todesurteil ausgesprochen. Warum töten Navajos überhaupt? Sie töten keinesfalls so leichtfertig wie Weiße. Weil ja die Navajo-Art das Leben zum höchsten Wert, den Tod dagegen zu ewigem Entsetzen erklärt. Gewöhnlich ist das Motiv für Mord in der Reservation sehr einfach. Wut, Angst oder beides zusammen. Oder eines von beiden mit Alkohol kombiniert. Navajos töten nicht mit kaltblütigem Vorsatz. Und sie töten ebenso wenig aus Profitgier. Das hätte den Wertbegriffen des Volkes widersprochen. Über die Befriedigung primitivster Bedürfnisse hinaus wertete die Navajo-Art das Eigentum nur gering. Ja, reicher zu sein als die anderen Clan-Angehörigen galt sogar als soziales Stigma. Es war unnatürlich und daher verdächtig. Dieses eine, jetzt hat er es mich gelehrt. Iyana, sei unsichtbar, denn du bist aus Staub. Lebe ewig, denn du bist aus Staub. Sei glücklich, denn du bist aus Staub. Sei der Sohn des sprechenden Gottes, der erscheint, wenn der Tag beginnt. Iyana. Jeremy? Jeremy! Canfield war nicht da, aber ich fand einen Zettel, den er mir hinterlassen hatte. Bergen, ein Navajo mit einem geschwollenen Bein hat sich hier heraufgeschleppt. Schlangenbiss. Ich bringe ihn nach Technos Pa. Bin morgen Vormittag wieder zurück. John. Wieso John? Ratlos starrte ich auf die Unterschrift. Canfields Vorname war Jeremy, nicht John. Sie müssen sich gedulden, Liebhorn. Der Feindzauber ist im vollen Gang. Ich habe Zeit. Sandoval singt von den Blattkäfern, die wechselnder Frau zurufen, dass ihre Heldenzwillinge, der Drachentöter und das Wasserkind, heil und gesund auf dem Heimweg sind. Vielleicht habe ich in einer der Pausen Gelegenheit, mit Sandoval zu sprechen. Man wird sehen. Ein Navajo mit einem geschwollenen Bein. Was konnte Canfield bewogen haben, diese merkwürdige Nachricht an mich mit John zu unterschreiben? Hellwach starrte ich zur anderen Canyon-Seite hinüber. 5 Merino-Schafe mit zerfetzten Kehlen, die ich in der Nähe des Lagers gesehen hatte, und eine merkwürdige Unterschrift jagten mir plötzlich große Angst ein. Lautlos stand ich auf, verließ das Zelt und zog mich langsam in die Dunkelheit zurück. War es eine Halluzination, was ich im fahlen Licht des Mondscheins zu sehen bekam? Ein großer Mann, der ein Wolfsfell umhatte, trat aus dem Schatten einer Felsnase. Es war der Anti. Es ist schon lange her, dass hier in der Gegend der Feindzauber abgehalten wurde, Sandoval. Sehr, sehr lange her. Vermutlich haben Sie auch einen Handzitterer kommen lassen. So ist es, Jimmy Hudson. Er hat die Hand über Charlie zu Siegel und festgestellt, dass er verhext worden ist. Er sagt, der Anti habe Charlie etwas angeblasen. Der Feindzauber wirkt doch nur, wenn man den Anti kennt. Man hat den Anti gesehen, als er Zosis Schafe überfallen hat. Er sah aus wie ein großer Kojote, war aber ein Mann. Wie geht die Zeremonie nachher weiter? Der Skalpjäger streut Asche auf einen Gegenstand, den der Anti berührt hat. Dann tritt er beiseite, damit Charlie Zosi und seine Verwandten den schwarzen Hut mit ihren Rabenschnäbeln bearbeiten können. Und so den bösen Zauber auf den Anti lenken. Ein schwarzer Hut. Dann meinst du, dass der große Navajo der Wolf ist? Ich würde mich hüten, einen Namen auszusprechen. Und Billy Ness ist der Skalpjäger. Dr. McKee? Lautlos glitt er in mein Zelt. Ein tanzendes Licht schimmerte durch die Zeltleinwand. Dann trat er wieder aus dem Zelt und ich sah etwas im Mondlicht aufblitzen. Eine Maschinenpistole. Bergen McKee! Ich muss mit Ihnen über Dr. Canfield sprechen. Die Nacht war totenstill. John ist verletzt. Er braucht Ihre Hilfe. John, sagte er, nicht Jeremy. Ich weiß, dass Sie irgendwo da drüben sind. Dr. McKee! Dieses eine, jetzt hatte es mich gelehrt. Eyana, vor dir sei der Weg gesegnet, hinter dir sei der Weg gesegnet, über dir sei der Weg gesegnet, unter dir sei der Weg gesegnet. Eyana. Du bist Billy Ness. Da bin ich. Wer bist du? Ich bin von der Navajo-Polizei. Ich heiße Joe Liebhorn. Dein Onkel hat gesagt, du seist weggeritten. Ist das verboten? Nein, nein. Ich hätte nur gerne mit dem Mann gesprochen, der den schwarzen Hut, den Skalp fing. Du sprichst mit ihm. Dann wäre es eine große Hilfe für mich zu erfahren, zu welchem Zeitpunkt du den Wolf zum ersten Mal gesehen hast. In der Mitte des Frühlings, bei meinem Onkel. Der Wolf kam in einem grauen Wagen. Er fragte Onkel, wohin er die Schafe treibe, wie lange er sie im Hochland lassen wolle und ob er nicht wisse, dass es da oben eine Werwolfhöhle gebe und ein Rudel Wölfe, die alle überfielen, die sich in ihr Revier wagten. Was hat dein Onkel dazu gesagt? Er fand es komisch, dass dieser Nakai so viel über Navajo-Wölfe wusste. Hat er ihn für einen Mexikaner gehalten? Er hat sich gewundert, dass er die Navajo-Sprache so schlecht beherrschte. Mein Onkel sagte ihm, er kümmere sich nicht um Antis, wenn es darum gehe, Gras für seine Schafe zu finden. Der Mann ist davongefahren, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Von diesem Augenblick an wusste mein Onkel, dass etwas passieren würde. Und 2 Wochen später sah er den Wolf auf dem Dach seines Hauses. Und eines Nachts hat jemand 2 Stuten mit der Axt die Hinterhandsehnen durchtrennt. Dann waren die Schafe dran. Wir haben Tante und Onkel beschlossen, ihren Sommerhogan zu verlassen. Woher wusstest du, wo du den Wolf suchen musstest? Mein Onkel hat mir aufgezeichnet, wie die Reifenprofile des Lastwagens aussahen. Ich habe eine Woche gebraucht, bis ich die Reifenspuren fand und schließlich auch den Wolf. Dann habe ich den Skalp errungen. Und warum hast du nur den Hut und nicht das Hutband genommen? Es sollte nicht wie ein Diebstahl aussehen. Hast du Louis Horstmann mitgeteilt, dass er diesen Nakai nur verletzt und nicht umgebracht hat? Wollte ich, aber Louis war verschwunden. Ich fand es merkwürdig, dass er Lebensmittel hinterlassen hat, in einer Kuhle mit Sand zugedeckt. Und in der Nähe seines Lagerplatzes entdeckte ich wieder diese Reifenspuren. Glaubst du, dass der Wolf deinen Bruder getötet hat? Ja, das glaube ich. Nach schier endloser Zeit, in der meine Augen angestrengt die Nacht zu durchdringen suchten, verschwand er, wie er gekommen war. Dann sah ich ihn durch den Canyon trocken. Das Wolfsfell trug er in der herabhängenden Hand. Ich rührte mich nicht. Ich wollte versuchen, ihn zu entkommen. Sind Zosi und deine Leute bei der Feindzauberzeremonie geheilt worden? Die Zeremonie geht gerade zu Ende. Wenn sie erfolgreich war, dann leidet jetzt der Anti unter seinem eigenen, nun gegen ihn selbst gerichteten bösen Zauber. Wie es heißt, hat er dann nur noch ein Jahr zu leben. Falls wir ihn nicht schon vorher erwischen. Das ist unsere Aufgabe, nicht deine, Belinis. Dieses eine, jetzt hat er es mich gelehrt. Eyana. Jetzt bin ich unsichtbar, denn ich bin aus Staub. Jetzt lebe ich ewig, denn ich bin aus Staub. Jetzt bin ich glücklich, denn ich bin aus Staub. Jetzt bin ich der Sohn des sprechenden Gottes, der erscheint, wenn der Tag beginnt. Eyana. Dass sie einem so furchteinflößend aussehenden Mann, der von den Strapazen der Nacht und von Todesangst gezeichnet war, glauben würde. Miss Lien? Miss Lien? Sind Sie es? Miss Lien? Ich bin Bergen McKee. Ich sollte hier auf Sie warten. Eigentlich mit Dr. Canfield. Und wo ist der? Lassen Sie mich um Himmels Willen erst einsteigen. Wir sind in großer Gefahr. Ich dachte an Sarah, die mir alles geglaubt hatte, wie ich meinte, und dann einfach mir nichts, dir nichts verschwunden war. Wenden Sie und fahren Sie aus dem Canyon hinaus. Schnell. Sie haben mir noch nicht gesagt, wo Dr. Canfield ist. Ich werde Ihnen während der Fahrt alles erklären. Bitte, fahren Sie los. Ich sehe Ihren Brief vor mir, als wäre er erst gestern geschrieben worden, in Ihrer lässig energischen Schrift. Jack, ich treffe mich heute Abend mit Scotty in Las Vegas. Ich bin mit einer Scheidung einverstanden. Was haben Sie denn mit Ihrem Gesicht gemacht? Hier versteckt sich irgendwo ein Mann, der mich umbringen will. Ach. Ich glaube, dass er Dr. Canfield bereits etwas angetan hat. Ich weiß nicht, wo Canfield ist. Und ich kann ihn erst suchen, wenn ich Sie heil hier herausgebracht habe. Mich? Oh. Ich weiß nicht, ob Sie sich um mich bemühen müssen. Nähere Erklärungen waren nicht Sarahs Stil. Sie hielt es für überflüssig hinzuzufügen, dass ich ein langweiliger Mensch bin. Sarah, so wie ich sie mir eingebildet hatte, es nie gegeben. Als ich gestern ins Lager zurückkehrte, war Canfield verschwunden. Er hatte mir eine Nachricht mit der Unterschrift John hinterlassen. Er heißt aber Jeremy. Was stand denn auf dem Zettel? Dass ein Navajo mit einem Schlangenbiss gekommen sei und dass er den Mann nach Tecmas Pah bringen wolle. Der Inhalt der Nachricht erschien auf einmal vollkommen logisch. Ja, und deshalb sollte er da einen falschen Namen drunter setzen? Sie glauben mir nicht? Dr. Canfield hat mir eine Nachricht mit der Unterschrift John hinterlassen. Ist das so schlimm? Er heißt Jeremy, nicht John. Ja, vielleicht war es ein Scherz. Es ist kein Spaß. Ein Mann kam heute Nacht angeschlichen. Mit einem Wolfsfell über dem Kopf. Hat er Sie etwa geschlagen? Weil ich so aussehe? Nein. Nein, ich bin nur gegen einen Stein gefallen. Ihre Hand sieht auch nicht gerade gut aus. Halten Sie an. Sieht aus, als müssten wir zu Fuß weiter. macht denn der Kerl da? Das sehen Sie doch. Er zieht mit Hilfe einer Seilwinde einen Baumstamm quer über den Weg. Ja, warum macht er denn das? Warum? Er versperrt uns den Weg, damit wir nicht heraus können. Sehen Sie das nicht alles ein bisschen zu dramatisch? Wir müssen umdrehen und versuchen, einen Wasserlauf zu finden. Wenn wir Glück haben, können wir dann aus dem Canyon hinausklettern. Meinen Sie nicht, es wäre einfacher, ihn zu bitten, uns da durchzulassen? Das meine ich ganz und gar nicht. Ich konnte den Mann in dem Silverado nicht genau erkennen. Er trug einen schwarzen Hut und aus dem Seitenfenster schaute etwas heraus, das wie ein Gewehrlauf aussah. Ist das vielleicht der Mann, den Sie gestern Nacht gesehen haben, der mit dem Wolfsfell? Ich weiß nicht, aber ich glaube schon. Aber sicher sind Sie sich nicht? Wenden Sie. Dann fahren wir noch ungefähr eine Meile den Canyon herauf. Da oben gibt es eine Schlucht, in die wir einbiegen können. In der fahren wir weiter, solange der Wagen mitmacht. Dann versuchen wir herauszuklettern. Dr. McKee, ehrlich, meinen Sie nicht, dass es besser ist, wenn wir hier im Lager warten? Nein, verdammt nochmal! Sie fahren jetzt so lange, bis ich Ihnen sage, wo wir abbiegen. Miss Leon fuhr und sah nach vorn. Ich betrachtete ihr Profil. Ihre Miene war ärgerlich. Doch ein Zeichen von Furcht war nicht zu entdecken. Sie blieb stumm. Ich sah sie an. Sie drehte den Kopf weg. Auf einmal merkte ich, dass sie weinte. Was sagt man, wenn man eine Frau zum Weinen gebracht hat? Möchten Sie eine Zigarette? Nein, danke. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie leid mir das alles tut. Ich weiß, Sie müssen mich für verrückt halten. Aber der Mann... Das brauche ich Ihnen nicht leid zu tun. Wird ziemlich eng hier. Mhm. Da sind Reifenspuren. Halten Sie bitte. Ich werde mal nachsehen, wo diese Reifenspuren hinführen. Die Spur war ziemlich leicht zu verfolgen. Canfields Kombi stand, die Vorderräder schräg auf einem felsigen Abhang, gleich hinter der Ecke. Jeremy! Jeremy? Jeremy! Ich presste das Gesicht an die Scheibe und schirmte mit der linken Hand das spiegelnde Sonnenlicht ab. Zuerst sah ich ein Khaki-Hemd, dann die Beine. Ein Knie gekrümmt, das andere Bein ausgestreckt. Canfield war tot. Neben ihm auf dem Beifahrersitz lag das türkisfarbene Red Clan Totem. Einen Teufel hatte es ihn geschützt. Ich sah zu, dass ich zurück zu Alan Leon kam. Als sie mich sah, fiel ihr nichts Besseres ein, als zu ihrem Wagen zu rennen und sich einzuschließen. Machen Sie auf. Machen Sie um Himmels Willen auf. Wir können uns jetzt nicht solche Spielchen leisten. Ganz recht. Bleiben Sie schön stillstehen. Vor uns war ein großer Mann aus dem Gebüsch getreten. Er trug einen neuen schwarzen Hut. Seine Maschinenpistole war genau auf meinen Magen gerichtet. Sie sind Bergen McKee. Und diese junge Dame hier dürfte Alan Leon sein. Was wollen Sie von uns? Nichts weiter als vorübergehend das Vergnügen Ihrer Gesellschaft. Im Augenblick will ich jedoch, dass Sie sehr langsam Ihre Hand aus dem Hemd ziehen. Jetzt legen Sie die Hände gegen den Baumstamm da drüben. Sind Sie wahnsinnig? Sie tun nicht, was ich Ihnen gesagt habe. Ich sagte keine Bewegung. Oh, was wollen Sie von uns? Wir werden jetzt aufbrechen. Sie gehen langsam vor mir her und machen keine Dummheiten. Es tut mir leid. Wenn ich nur nicht so blöd gewesen wäre. Schon gut. Sie hätten entkommen können. Ich hätte ihn so oder so erwischt. Vielleicht wissen Sie einfach nicht genug über uns Navajo-Wölfe. Wir können uns in Kojoten, Hunde, Bäume, Füchse und Krähen verwandeln. Er ratterte die Namen der Tiere herunter, als ob er sie aus John Griersons Case Studies in Navajo Ethnic Aberrations, einem anthropologischen Klassiker, vorlesen würde. Außerdem können wir fliegen, wenn es dunkel ist und es die Situation erfordert. McKee wäre mir also nicht entkommen. Ebenso wie mir Canfield nicht entkommen ist. Warum haben Sie ihn dann umgebracht? Was? Sie haben Canfield? Es gab keine andere Möglichkeit für mich, mit ihm fertig zu werden. hast eine Frau mitgebracht? Beruhige dich, Eddie. Der Richtige liegt auf dem Rücksitz. Es ist einfach fantastisch. Dir gelingt alles. Dann weißt du inzwischen auch, wann wir verschwinden können. Das kann schon bald sein. Während du weg warst, ist wieder der Junge mit dem Pferd aufgetaucht. Der wird uns nicht gefährlich. Sie lösten meine Fesseln. Obwohl ich benommen war, konnte ich doch hoch oben in einer Sandsteinwand ein Felsenhaus der Anasazi sehen. Ich schlage vor, dass wir die beiden zuerst einmal ins Haus hinaufschaffen. Ich erwachte auf dem staubigen Boden. Mir gegenüber schlief Alan Lien. Vorsichtig ließ ich meinen Blick umherwandern. Der einzige Ausweg war ein Loch in der Decke, das ohne Leiter nicht erreichbar war. Sie werden uns umbringen. Ich dachte, Sie schlafen. Ich kann nicht. Wir müssen einen Weg finden, hier rauszukommen. Das ist doch unmöglich. Sie werden uns umbringen. Nach ihrer Stimme zu urteilen, konnte sie jeden Moment in Tränen ausbrechen. Sie war überzeugt, dass sie bald sterben musste. Ich habe gesehen, dass Sie einen Ring tragen, Miss Lien. Ist dieser Dr. Hall, Jim, Ihr Verlobter? Warum nennen Sie mich nicht Ellen? Ja. Ich wollte ihn einmal heiraten, aber... Erzählen Sie ein bisschen von ihm. Was gibt's da zu sagen? Er ist schlank, groß, er hat blaue Augen. Und er sieht sehr gut aus. Sie sind immer in Männer verliebt, die sehr gut aussehen. Wie sollte es auch anders sein? Gelegentlich ist er ein bisschen deprimiert. Aber er kann auch sehr, sehr fröhlich sein. Und er ist immer sehr gescheit. Wenn man keine dieser Eigenschaften hat, außer der, dass man manchmal sehr niedergeschlagen ist, hat man bei Frauen nicht die besten Karten. Er hat sein Examen magna cum laude bestanden. In unserer Gesellschaft hat man davor nicht den gebührenden Respekt. Kann sein. Ich habe nur Jim zitiert. Er ist sehr ehrgeizig. Und er hat sich große Ziele gesetzt. Zu große vielleicht. Ich bin nie sehr ehrgeizig gewesen. Ach. Vielleicht weiß er gar nicht, dass er alles hat. Er sagt, dass man 1 Million Dollar braucht, um das System zu besiegen. Um sich sein eigenes Lösegeld zu bezahlen, damit man sich aus der Tretmühle heraus und sein eigenes Leben zurückkaufen kann. Im Grunde hatte ich etwas dagegen, dass sie so viel von diesem Mann sprach. Aber es war besser für sie, wenn sie ein bisschen erzählen konnte. Besser, als stumm in der Dunkelheit da zu hocken und sich vor dem Morgen zu fürchten. Und warum wollten Sie sich ausgerechnet hier draußen mit ihm treffen? Um ihm mitzuteilen, dass er auf dem falschen Weg ist und dass er jetzt wählen muss. Wählen? Ja, zwischen mir und dieser verdammten Million, hinter der er ständig her ist. An seiner Stelle wüsste ich, wie ich mich zu entscheiden hätte. Möchten Sie eine Zigarette? Nein, danke. In diesem Augenblick sah ich das Gesicht. Ich starrte es regungslos an und überlegte, was es zu bedeuten hatte. Das Gesicht war mit einer gelben Farbe auf den Putz gemalt worden, vermutlich mit Ocker. Es war jetzt allerdings verblasst und dort, wo der Putz abgefallen war, auch zerstört. Das Gesicht stellte ganz zweifellos einen Hopikaziner dar. Entweder den Schlammträger oder den Schlammkopfclown. Wussten Sie eigentlich, dass in diesen Felshäusern einmal Hopi gelebt haben? Worauf wollen Sie hinaus? Sie hatten die wunderbare Angewohnheit, in eine Wand stets eine Fluchtöffnung einzubauen. Was soll das? Ein Loch, das in den Nebenraum führt, mit Steinen gefüllt, die leicht herauszunehmen sind. Sie glauben, dass es einen Weg nach draußen gibt? Es muss ihn geben. Sie werden uns töten. Bergen. Bergen, hatte sie gesagt. Zum ersten Mal hatte sie Bergen gesagt. Dieses eine, jetzt hat er es mich gelehrt. Eyana. In deinen Schuhen aus dem Staub der Blüte. In deiner Hose aus dem Staub der Blüte, in deinem Hemd aus dem Staub der Blüte, mit deinen Haaren aus dem Staub der Blüte, sei der Sohn des sprechenden Gottes, der erscheint, wenn der Tag beginnt. Eyana, Sei unsichtbar, denn du bist aus Staub. Lebe ewig. Ich fand einen Weg nach draußen und gelangte auf das Plateau hoch über dem Canyongrund. Denn du bist aus Staub. In einiger Entfernung sah ich den Mann auf dem Navajo Eddy landete. Er wandte mir den Rücken zu und machte sich am Kocher zu schaffen, der am Rande der Felsplatte stand. Dort, jetzt bin ich senkrecht in die Tiefe hinabging. Ich bin aus Staub. Vom Navajo selbst war weit und breit nichts zu sehen. Ich bin aus Staub. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Jetzt bin ich glücklich, denn ich bin aus Staub. Er würde nicht mit meinem Angriff rechnen. Jetzt bin ich der Sohn. Ich schlich mich leise von hinten an ihn heran und versetzte ihm einen kräftigen Stoß, sodass er aus meinem Blickfeld kippte. Ich blickte vorsichtig über den Rand des Plateaus. Gut 20 Meter unter mir lag er auf dem Rücken und regte sich nicht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ich kann Ihnen nicht helfen. Ihr Freund hat die Leiter mitgenommen. Aber vielleicht können Sie mir erzählen, was hier überhaupt läuft. Es ist abgemacht, dass ich 15.000 kriege, sobald Sie fertig sind. Wer fertig ist? Und dann noch 30.000, wenn nach einem Jahr noch nichts rausgekommen ist. Sie müssen sich schon ein bisschen genauer ausdrücken. Blut lief ihm jetzt aus der Nase übers Kinn. Ich spüre meine Arme nicht mehr. Wer wird Ihnen das Geld geben? George, der Navajo. Er soll noch mehr bekommen, weil er den Vertrag abgeschlossen hat und alles von ihm abhängt. Wenn wir den Job zu Ende gebracht haben, bekomme ich insgesamt über 200.000 Dollar. Wo steckt George überhaupt? Er schafft die Geräte weg. Dann wollen wir hier abhauen. Einen Tag braucht George noch, um alles wieder wegzuräumen. Dann sind wir fertig. Fertig womit? George arbeitet von Los Angeles aus. Aber ich habe sogar drüben im Osten von ihm gehört. Das heißt, dass er noch nie einen Job, einen Vertrag vermasselt hat. Er wird sie und diese Frau töten. Dann alleine weitermachen. Glauben Sie, dass sie sterben muss? Er beantwortete diese Frage selbst. Unser Navajo stammt aus Los Angeles. Aus einer Stadt? Vermutlich gehört er zu den Umsiedlern Navajos. Ihre Familien sind während der großen Dürre in den 30er Jahren in die Stadt gezogen. Umsiedler Navajos? Ist das ein offizieller Begriff? Eines der katastrophalsten Experimente des Bureau of Indian Affairs. Sie machten aus hungernden Schafhirten alkoholsüchtige Städter. Das würde auch erklären, warum er die Navajo-Sprache so schlecht beherrscht. Und sein Wissen über Antis hat er wahrscheinlich aus Büchern. Was machen wir jetzt? Irgendwo hier in der Nähe müsste Ihr Freund mit seinem Kastenwagen sein. Dann komme ich mit. Ja, wir haben keine Leiter und keine Seile. Wir können es nicht riskieren, dass Sie abstürzen. Bitte bleiben Sie hier. Bergen? Ja. Gib auf dich Acht. Die Sonne stand im Zenit, als ich die Drähte fand. Ein zweifingerdickes Kabel und parallel dazu einen dünneren Draht. Vermutlich ein Strom- und ein Telefonkabel. Jim Hall und seine wundersamen Schallexperimente. Ich hatte das erste Mal, seit ich vor 3 Stunden aus dem Kamin geklettert war, Grund zur Hoffnung. An einem Ende sind die Geräte, am anderen finde ich Jim Hall. Und wo der Generator steht, ist auch der Kastenwagen nicht weit. Der Schmerz kam ohne jede Vorankündigung. Ungefähr eine Sekunde nach dem Schmerz kam erst der trockene Knall eines Gewehrschusses, der aus großer Entfernung abgefeuert worden war. Wer hat auf mich geschossen? Der Junge auf dem Pferd, von dem Eddie erzählt hatte, war mir auf meinem Weg durch den Canyon gefolgt. Aber er war sehr vorsichtig gewesen. Er wusste, dass er hier im Revier des Anti war. Oder George ist zurückgekommen und hat Alan gefunden. Es war sinnlos, noch weiter an Alan zu denken. Ich fiel und bekam keine Luft mehr. Der Himmel vor meinen Augen war dunkel. Der Stromgenerator. Du Schwein, ich lasse mich nicht abknallen wie ein verwundetes Tier. Du musst schon kommen und mich holen. Das Kabel lag dicht neben meiner Hand. Ich hoffte, bald seinen Atem im Nacken zu spüren und dass ich mich umdrehen konnte, bevor er mich berührte. Das war mein ganzer Plan. Weiter zu denken war sinnlos. Da sind sie ja, Mackie. Dieses eine. Jetzt hatte es mich gelehrt. Eyana. Es war ein Schrei, den ich nie vergessen werde. Vor mir ist der Weg gesegnet. Der Geruch verbrannten Fleisches lag in der Luft. Hinter mir ist der Weg gesegnet. Scheppernd schlug das Gewehr auf die Steine und dann fiel der große Navajo rückwärts den Hang hinab. Über mir ist der Weg gesegnet. Unter mir ist der Weg gesegnet. Ich nahm sein Wolfsfell und benutzte das Gewehr als Krücke und folgte dem Kabel, so gut ich konnte. Ich bin der Sohn des sprechenden Gottes, der erscheint, wenn der Tag beginnt. Eyana. Werfen Sie das Gewehr weg! Was? Werfen Sie das Gewehr weg! Was wollte der Junge auf dem Pferd? Warum hatte er eine alte 30-30er auf mich angelegt? Wo ist der andere Anti? Was? Welcher andere? Wie meinst du das? Er ist tot. Ich habe ihn getötet, weil er mich umbringen wollte. Das hier ist sein Werwolffell. Ich bin kein Anti. Keine falsche Bewegung. Mach keinen Blödsinn, Junge. Da vorne ist ein Lastwagen. Der Mann dort wird mir helfen. Gehen Sie voraus. Wir stießen, wie ich vermutet hatte, auf Halls Wagen. Hallo? Ist da jemand? So antworten Sie doch. Ein blonder, gut aussehender Mann streckte seinen Kopf zum Kastenwagen heraus. Was zum Teufel wollen Sie hier? Wer sind Sie? Ich bin angeschossen worden. Die Blutung muss gestillt werden. Woher kommen Sie so plötzlich? Sie sind vermutlich Jim Hall. Sie kennen mich? Machen Sie dem verdammten Jungen klar, dass ich kein Anti bin. Kein Anti, aha. Alan. Alan Lean ist hier ganz in der Nähe. Sie ist oben in dem Felsenhaus in dem Canyon. Alan? Was hat sie hier draußen zu suchen? Merkwürdigerweise sie. Aber Sie können beruhigt sein, Alan ist außer Gefahr. Der Navajo dagegen und der Mann, den er Eddie nannte, sind tot. Tot? Hat jemand die Polizei informiert? Dazu war noch keine Gelegenheit. Mir wurde schwarz vor Augen und ich bemühte mich nicht wegzukippen. Hast du den Anti gesehen, den er getötet hat? Nein. Du hast recht. Dieser Mann ist der Navajo-Wolf. Was reden Sie da? Er ist der Navajo-Wolf. Gib mir dein Gewehr. Mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Der zweite Helfer des Navajo neben Eddie war Jim Hall selbst. Gib mir das Gewehr. Er ist hochgefährlich. Nein, Junge. Gib ihm das Gewehr nicht. Gib ihm das Gewehr nicht. Joe. Joe Liebhorn. Wie schaffte er es, genau im richtigen Augenblick hier aufzukreuzen? Stehen bleiben! Hall dachte nicht daran. Er drehte sich um, verschwand in seinem Kastenwagen und sperrte sich ein. Mir wurde schwindlig und ich kippte endgültig weg. Zuerst nahm ich nur den widerlichen Äthergeruch, die Glätte der Bettlaken, den Zinkleinverband um meine Brust und die Schiene an meiner festbandagierten rechten Hand. Am Fenster war die Silhouette eines Mannes zu sehen. Julie Brown sah hinaus in das Sonnenlicht. Habt ihr sie gefunden? Gewiss. Wir haben sie sogar eher gefunden als dich. Du bist jetzt schon 2 Tage hier. Was hat man mit mir angestellt? Du hast jetzt mehr Navajo-Blut in den Adern als ich. Der Doktor meinte, deine Ölwanne hätte ein Loch. 10 Liter haben dir gefehlt. Was ist mit Jim Hall? Hall? Der Lump hat sich in den Kopf geschossen. Er muss verrückt gewesen sein. verrückt nach Reichtum. Ihr Weißen nennt es Ehrgeiz. Wir Navajos nennen es den bösen Zauber. Du kennst den Urmythos, in dem erste Frau den Falken in die vierte Welt zurückschickt, um ihr das Zauberbündel zu holen. Sie befiehlt ihm, hinabzutauchen und ihr die Kunst, Geld zu machen, zu bringen. Ich habe zwei Männer umgebracht, Joe. Davon ist mir nichts bekannt. Nach offizieller Lesart sind Dr. Kenfield und Jim Hall bei einem Autounfall ums Leben gekommen, bei dem du verletzt worden bist. Dieser Navajo George Jackson und dieser Eddie Poa haben überhaupt nie existiert. Dieses eine, jetzt hat er es mich gelehrt. Eyana. Als ich wieder erwachte, stand ein Tablett mit einem zugedeckten Teller neben meinem Bett. Und neben dem Teller lag ein Brief. Er war von Ellen. Morgen, so fing er an, werde der Arzt ihr erlauben, mich zu besuchen. Dies waren nicht nur 17 nüchterne Worte in blauer Tinte auf blauem Papier. Nein, dies war ein langer, langer Brief. Wolf ohne Fährte. Kriminalhörspiel nach dem Roman The Blessing Way von Tony Hillerman. Aus dem Amerikanischen von Gisela Stege. Hörspielbearbeitung Sebastian Goy, Ulrich Lampen, Peter Liermann. Es sprachen Joe Lee Palm, Peter Wilczynski, Dr. Bergen McKee, Thomas Thieme, Alan Liam, Alan Schulz, Dr. Jeremy Canfield, Heinz Meyer, Navajo Hans-Georg Panschak, Mrs. Kreuzer Karin Buchali, Alte Frau Grauer Fels, Marianne Lochert, Sandoval Günther Amberger, Alte Eleonore Zetsche, Billy Ness Henry Meyer, Eddie Poher Heinrich Gieskes, Jim Hall Michael Quast, Beamter Wolfgang Gorks, Polizist Michael Lucke, Ton und Technik Martha Seeberger und Renate Heinzmann, Regieassistent Christoph Müller, Musik Gerd Bessler, Regie Ulrich Lampen. Eine Koproduktion des Hessischen Rundfunks mit dem Südwestfunk und dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1996. Für zahlreiche Hinweise danken wir Frau Gisela Stappert vom Frobenius-Institut in Frankfurt am Main.